Kundgabe 1586. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.08.1940. Schöpfung. Das Weltall ist in seiner Entstehung genauso wenig erklärbar, wie den Menschen das Wesen der ewigen Gottheit verständlich gemacht werden kann, solange sie selbst noch nicht in das Reich des Lichtes eingegangen sind. Denn was ihr sehet in der Schöpfung, ist wohl nach außen Materie, im Grunde des Grundes jedoch Geistiges, das heißt Kraft aus Gott, die sich verdichtet hat zur Form. Das Verdichten der Kraft zur Form aber ist ein Vorgang, der im Erdenleben keine Parallele findet und wird daher den Menschen unerklärlich bleiben. Denn Kraft ist etwas Geistiges, Form dagegen etwas Irdisches. Dass Geistiges sich wandeln kann in irdisch Sichtbares, übersteigt menschliches Begriffsvermögen und ist daher den Menschen auch nicht fasslich zu machen. Gottes Liebe ist Kraft. Sein Wille ist Kraft. Und dieser Liebewille nahm Form an. Es ist also jegliches Schöpfungswerk zur Form gewordener göttlicher Wille. Es ist weiter der zur Form gewordene göttliche Gedanke. Was Gott denkt und will, das geschieht. Und also stellt er alle seine Gedanken als Werk in das Weltall. Seine Schöpfung ist von ihm ausgegangene Kraft, die Gestalt angenommen hat nach seinem Willen. Es vergeht nicht eine Sekunde, wo nicht der göttliche Gestaltungswille rege ist. Es vergeht nicht eine Sekunde, wo nicht neue Schöpfungen ins Weltall gesetzt werden. Denn seine Liebekraft ist unentwegt tätig. Und alles Erschaffene wird ununterbrochen mit seiner Liebekraft gespeist. Folglich ist auch das von Gott Geschaffene unvergänglich, wenngleich es die Außenform ändert und scheinbar vergeht. Es kann nichts im Weltall verloren gehen oder sich auflösen in nichts. Denn alles ist göttliche Kraft, daher unvergänglich. Jegliche Schöpfung ist erstanden durch eben diese Kraft und kann nimmermehr vernichtet werden. So also der Mensch scheinbar ein Zerstörungswerk vollbringt, wendet sich sein freier Wille gegen den Willen Gottes. Es zieht Gott seinen Willen von der Außenform seines Schöpfungswerkes zurück. Und es hört diese Form scheinbar auf zu sein, ist jedoch nur dem Auge des Menschen unsichtbar, bis Gott seinen Liebewillen erneut zur Form werden lässt. Es ist das Motiv zur Zerstörung durch menschlichen Willen dabei ausschlaggebend, wie weit solches Unrecht ist vor Gott. Was Gott jedoch geschaffen hat außerhalb der Erde, ist unantastbar für Gott entgegengesinnte Macht. Es ist nur das einer zeitweiligen Veränderung unterworfen, teils durch göttlichen Willen, teils durch menschlichen Willen, was mit der Erde in Berührung steht. Doch eben diese Schöpfungswerke sind es, die der Mensch nicht begreifen kann und deren Entstehung ihn grübeln lassen. Nur die Erde allein birgt Wesen, denen der Zerstörungsdrang innewohnt, während alle Schöpfungen außerhalb der Erde dem Zerstörungswillen unreifer Wesenheiten nicht ausgesetzt sind. Das scheinbare Zerstörungswerk aber hat zur Folge, dass göttliche Kraft nicht immer anerkannt wird als Ursubstanz der Schöpfung. Es hat zur Folge, dass die Allmacht Gottes angezweifelt wird. Es hat zur Folge, dass man sich das Entstehen dieser Schöpfungswerke rein irdisch zu erklären versucht, dass man die erschaffende Kraft einer wesenhaften Gottheit zu leugnen versucht und sie ersetzen möchte mit den Menschen glaubhafter erscheinender Elementarkraft, die unabhängig von einer Wesenheit und in sich selbst bedingt ist. Jeglicher planmäßiger Aufbau des gesamten Schöpfungswerkes wäre aber dann in Frage gestellt, sofern eine Wesenheit, die unübertrefflich und der Inbegriff der Allmacht, Liebe und Weisheit ist, bestritten wird. Amen.